Lektion 5, Übung C, A. Nimmst du einen Kaffee? Nein, ich trinke keinen Kaffee. Hier gibt es keinen Platz. Doch, da ist noch ein Platz. Ich nehme den Bus. Heute fährt aber kein Bus. Fährt um 10 Uhr eine S-Bahn? Nein, leider fährt um 10 Uhr keine S-Bahn. Ist hier noch ein Platz frei? Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke.